Ernesto Guevara, genannt Che, über den Partisanenkampf. Vorwort an Camilo. Die vorliegende Arbeit sollte unter dem Patronat von Camilo Cienfuegos entstehen. Er sollte sie lesen und korrigieren. Leider war es ihm nicht beschieden, diese Hilfe zu leisten. Mit dieser Schrift will die Rebellenarmee Kubas ihrem hervorragenden Kommandeur, dem größten aus der Revolution hervorgegangenen Partisanenführer, dem aufrichtigen Kämpfer und ihrem brüderlichen Freund, die ihm gebührende Ehre erweisen. Camilo hat an Hunderten von Kämpfen teilgenommen und genoss auch in den schwersten Tagen des Krieges das unbegrenzte Vertrauen Fidel Castros. Er war jederzeit bereit, sich selbst zu opfern. Das stählte seinen Charakter und auch den der Partisanen. Ich bin überzeugt, dass er diese Schrift gutheißen würde, in der die Erfahrungen unseres Partisanenkampfes dargelegt werden, des Kampfes, der unser Leben selbst ist. Er war es, der diesem Kampf sein sprühendes Temperament, sein Wissen und seinen Mut eingab, Eigenschaften, die bei ihm in einem Maße ausgeprägt waren, wie bei nur wenigen Persönlichkeiten der Geschichte. Camilo ist kein einsamer Heros, der seine großartigen Ruhmestaten nur aus sich selbst heraus vollbrachte. Er ist vielmehr ein Mensch aus dem Volke, das ihn, wie auch seine anderen Helden und Führer, im Verlauf erbitterter und schwerer Kämpfe erzogen hat. Ich weiß nicht, ob Camilo den Ausspruch Dantons über den revolutionären Kampf Mut, Mut und nochmals Mut gekannt hat. Auf alle Fälle hat er nach ihm gehandelt und ihn zum ständigen Maßstab seines Handels in von ihm geleiteten Partisanenaktionen gemacht. Von ihm geleitet forderte er schnelle und präzise Beurteilung der Lage und das rechtzeitige Studium der zu lösenden Aufgaben. Wenn wir mit dieser Arbeit unserem Helden die ihm gebührende Ehre erweisen, bedeutet das nicht, dass wir sein Leben oder dessen interessanteste Episoden schildern möchten, obwohl jeder Tag aus dem Leben dieses bewundernswerten Menschen das verdienen würde. Seine besonderen Charakterzüge waren der ungezwungene Umgang mit den Menschen und die tiefe Achtung gegenüber dem Volke. Bisweilen übersehen wir noch eine Eigenschaft, die Camilo in hohem Maße besaß, sich ganz für die Durchsetzung der gestellten Aufgaben einzusetzen. Derart wertvolle Eigenschaften haben nur wenige Menschen. Fidel Castro wies darauf hin, dass Camilo sein Wissen nicht nur aus Büchern geschöpft hat, sondern auch ein Mensch mit großer Begabung war. Das Volk hatte ihn unter Tausenden erwählt, mit einer hohen Verantwortung betraut. Damit zollte es seinem Mut, seiner Beharrlichkeit, seinem Wissen und seiner unbegrenzten Ergebenheit gegenüber der Sache der Revolution große Anerkennung. Treue galt Camilo als heilige Verpflichtung. Er war auch Fidel Castro treu, der wie kein zweiter den Willen des Volkes und das Volk selbst verkörpert. Das Volk und Fidel Castro sind eine Einheit. Das war es auch, wovon sich der unbesiegbare Partisan in allem leiten ließ. Wer hat Camilo getötet? Oder besser gesagt, wer hat ihn physisch vernichtet? Denn er wird in Gedanken des Volkes ewig leben. Der Feind hat ihn getötet. Er hat ihn umgebracht, weil er seinen Tod wollte. Camilo starb, weil es absolut sichere Flugzeuge nicht gibt, weil die Piloten nicht alle Zufälle vorausberechnen können, weil er durch Arbeit überlastet in wenigen Stunden in Havanna sein wollte. Camilo ist der Gefahr nie aus dem Wege gegangen. Er hat ihr immer mutig ins Auge geschaut, hat sie verlacht, wie ein Torero verhöhnt und sich ihr im Zweikampf gestellt. Es wollte einfach nicht in sein Partisanenbewusstsein eingehen, dass ihn irgendetwas aufhalten oder veranlassen könnte, von seinem Wege abzuweichen. Das ganze Volk Kubas kannte, liebte und verehrte ihn. Das revolutionäre kubanische Volk trug ihn empor. Solche wie Camilo wird es noch viele geben, sagte Fidel Castro. Ich möchte dem hinzufügen, dass es solche Helden wie Camilo viele bei uns gegeben hat. Er war unter ihnen einer der tapfersten und größten. Nicht zuletzt deshalb ist er auch in die Geschichte eingegangen. Camillus und ihresgleichen geben denen, die unsere Siege nicht miterlebt haben, und allen, die nach uns kommen, ein anschauliches Beispiel für die Kraft eines Volkes, das zur Verteidigung seiner reinen Ideale Krieg führt und an den Triumph seiner edlen Ziele glaubt. Wir wollen hier die Vorzüge und Verdienste Camillus nicht glorifizieren und hervorheben, sie würden dadurch nur geschmälert. Bei aller Zurückhaltung können wir aber sagen, dass es in unserem Befreiungskrieg keinen besseren Soldaten gab als Camillo. Ein standhafter Revolutionär, ein Mann aus dem Volke, einer der Initiatoren der Revolution des kubanischen Volkes, kannte er keine Müdigkeit und Entmutigung. Der Partisan Camillo war ein Mann der Tat, der in die Geschichte der kubanischen Revolution eingegangen ist. Dieser ewig junge und unsterbliche Camillo ist ein Abbild unseres Volkes. Allgemeine Prinzipien des Partisanenkampfes. 1. Das Wesen des Partisanenkampfes. Der Sieg des kubanischen Volkes über die Diktatur Batistas war nicht nur ein Triumph, der sofort von allen Nachrichtenagenturen über den ganzen Erdball verbreitet wurde. Dieser Sieg widerlegt auch die veraltete Vorstellung über die Völker Lateinamerikas und demonstrierte anschaulich, wie sich ein Volk durch den Partisanenkampf von einem Unterdrückerregime zu befreien vermag. Aus den Erfahrungen der kubanischen Revolution kann man für die revolutionäre Bewegung auf dem lateinamerikanischen Kontinent drei wichtige Lehren ziehen. Erstens können die Kräfte des Volkes im Krieg gegen eine reguläre Armee den Sieg davontragen. Zweitens muss man nicht immer warten, bis alle Bedingungen für eine Revolution herangereift sind. Die Führung des Aufstandes kann solche Bedingungen selbst schaffen. Und drittens muss der bewaffnete Kampf in den schwach entwickelten Ländern des lateinamerikanischen Kontinents hauptsächlich in den landwirtschaftlichen Gebieten geführt werden. Von diesen drei Lehren entlarven die ersten beiden die Passivität all der Revolutionäre oder richtiger gesagt der Pseudo-Revolutionäre, die ihre Untätigkeit mit Geschwätz über die Unbesiegbarkeit einer regulären Armee zu rechtfertigen suchen. Sie widerlegen auch jene, die warten möchten, bis alle notwendigen subjektiven Bedingungen einer Revolution, wie die objektiven, von selbst herangewachsen sind und die nichts dazu tun, diesen Prozess zu beschleunigen. Diese zwei in unserer Zeit unantastbaren Wahrheiten wurden seinerzeit auch in Kuba erörtert und werden möglicherweise heute noch in anderen Ländern Lateinamerikas Gegenstand von Erörterungen sein. Wenn man über die für eine Revolution notwendigen Bedingungen spricht, kann man natürlich nicht annehmen, dass die Gesamtheit aller Bedingungen von der Führung des Aufstandes geschaffen werden kann. Man muss stets davon ausgehen, dass ein Minimum dieser Bedingungen immer vorhanden ist, wodurch die Bildung und Festigung eines ersten Partisanenzentrums ermöglicht wird. Mit anderen Worten, man muss dem Volke klarmachen, dass der Kampf um soziale Gerechtigkeit nicht allein mit friedlichen Mitteln geführt werden kann. Der Frieden wird doch gerade durch die Ausbeuterklassen verletzt, die sich in ungesetzlicher Weise an der Macht halten. Bedingt durch seine wachsende Unzufriedenheit geht das Volk zu immer entschlosseneren Kampfformen über. Sein revolutionärer Elan nimmt zu, um schließlich im aktiven Widerstand zu münden, der zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Ausbruch des offenen Kampfes führt und der letztlich von den Machthabern selbst heraufbeschworen wird. Dort, wo ein Unterdrückerregime auf mehr oder weniger demokratischem Wege an die Macht gelangt, ist, sei es sogar einmal ohne Wahlfälschungen, und wo wenigstens dem Anschein nach die verfassungsmäßige Gesetzlichkeit gewahrt wird, entsteht keine Partisanenbewegung, weil noch Möglichkeiten des Kampfes mit friedlichen Mitteln vorhanden sind. Die dritte Lehre aus der kubanischen Revolution hat hauptsächlich strategische Bedeutung und verdient die Aufmerksamkeit derer, die sich von dogmatischen Auffassungen leiten lassen, den Kampf der Massen in den Städten konzentrieren wollen und dabei völlig die gewaltige Rolle der Landbevölkerung im Leben aller schwach entwickelten Länder Amerikas vergessen. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Kampf der organisierten Massen des Proletariats von uns außer Acht gelassen wird. Wir analysieren hier lediglich die realen Möglichkeiten der bewaffneten Kampfführung unter solchen schwierigen Bedingungen, da die durch die Verfassung garantierten demokratischen Rechte und Freiheiten in Wirklichkeit nicht existieren oder je nach Bedarf verletzt werden. Unter solchen Bedingungen müssen die Arbeiter illegal und ohne Anwendung von Waffen handeln. Das ist für sie überaus gefährlich. Eine weniger komplizierte Lage besteht in landwirtschaftlichen Gebieten, in denen die Bewohner von den bewaffneten Partisaneneinheiten unterstützt werden und in solchen Gebieten, die für Militär und Polizei unzugänglich sind. Im Weiteren analysieren wir gründlich die sich aus der kubanischen Revolution ergebenden drei Lehren. Untersuchen wir zunächst ihre Wissenschaftlichkeit. Der Partisanenkrieg, der die hauptsächlichste Kampfform eines Volkes ist, das für seine Befreiung kämpft, hat viele Besonderheiten. Seine wesentlichste Besonderheit ist aber immer und überall die gleiche, nämlich das Streben des Volkes nach Freiheit. Es ist offensichtlich, und es wurde schon sehr viel darüber geschrieben, dass der Krieg bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt und alle diejenigen, die diese Tatsachen bestreiten, werden eine Niederlage erleiden. Der Partisanenkrieg, der nur eine Etappe eines Krieges regulärer Streitkräfte oder die Anfangsperiode des Kampfes gegen reguläre Streitkräfte ist, unterliegt demzufolge den gleichen Bedingungen wie dieser. Durch seinen spezifischen Charakter unterliegt er aber außerdem noch einer Reihe eigener Gesetzmäßigkeiten, die man unbedingt beachten muss, wenn man erfolgreich sein will. Natürlich bestimmen die geografischen und sozialen Verhältnisse eines Landes die Besonderheiten des Charakters und der Formen, die der Partisanenkampf in jedem konkreten Fall annimmt. Seine hauptsächlichen Gesetzmäßigkeiten aber wirken ständig. Wir wollen deshalb das Grundsätzliche dieser Kampfweise darlegen sowie die Regeln herausarbeiten, die ein Volk befolgen muss, wenn es seine Freiheit erkämpfen, das Erreichte festigen und die dabei gewonnenen Erfahrungen zum Nutzen aller anderen vermitteln will. Vor allem muss man sich darüber klar sein, wer sich im Partisanenkrieg gegenübersteht. Auf der einen Seite sind es eine Handvoll Unterdrücker und deren Lakaien, von denen die reguläre Armee eingesetzt wird. Diese Armee ist gut bewaffnet und diszipliniert und kann oftmals noch auf ausländische Unterstützung rechnen. Weiterhin ist da noch eine kleine bürokratische Gruppe, die im Dienst dieser Handvoll Unterdrücker steht. Auf der anderen Seite steht die Bevölkerung dieses oder jenes Landes oder Gebietes. Es ist wichtig festzustellen, dass der Partisanenkampf ein Kampf der Massen ist, dass die Partisaneneinheiten der bewaffnete Kern die kämpfende Avantgarde des Volkes sind. Die große Kraft der Partisaneneinheiten besteht darin, dass sie sich auf die Bevölkerung stützen können. Die zahlenmäßige Überlegenheit des Gegners hebt diese nicht auf, auch dann nicht, wenn die Feuerkraft der Partisaneneinheiten geringer ist als die der ihr gegenüberstehenden regulären Truppen. Deshalb kann und muss man zum Partisanenkrieg übergehen, wenn man eine entsprechende große Gruppe leidlich bewaffneter Kämpfer hat. Die Partisanen müssen sich dabei der allseitigen Unterstützung der örtlichen Bevölkerung sicher sein. Das ist eine unbedingte Voraussetzung. Nehmen wir, um diese Notwendigkeit verständlich zu machen, das Beispiel einer Räuberbande, die in dem einen oder anderen Gebiet ihr Unwesen treibt. Eine solche Bande hat möglicherweise alle Attribute einer Partisaneneinheit: Geschlossenheit, Achtung gegenüber dem Anführer, Mut, genaue Kenntnis der Örtlichkeit und oftmals sogar eine richtige, angewandte Taktik. Bis auf eines: sie wird von der Bevölkerung nicht unterstützt. Nur deshalb können die Machtorgane des Staates eine solche Bande aufspüren und vernichten. Wenn wir den Charakter des Kampfes der Partisaneneinheiten analysieren, die Form ihres Kampfes und die Bedeutung seiner Massenbasis als des wichtigsten Momentes dieses Kampfes verstehen, bleibt nur noch zu klären, wofür der Partisan kämpft. Hier gelangen wir unweigerlich zu der Schlussfolgerung, dass der Partisan ein Umgestalter der Gesellschaft ist. Er nimmt die Waffe in die Hand und ist ein Vollstrecker des zornigen Protestes des Volkes, das sich gegen seine Unterdrücker erhoben hat. Er kämpft für die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die seine waffenlosen Brüder in Rechtlosigkeit und Elend halten. Er tritt gegen die im gegebenen Lande, im gegebenen Augenblick bestehenden gesellschaftlichen Einrichtungen auf und wird, wenn es ihm die Bedingungen gestatten, die Basis dieser Einrichtungen mit aller Entschlossenheit vernichten. Wenn wir die Taktik des Partisanenkrieges einer noch gründlicheren Analyse unterziehen, werden wir sehen, dass der Partisan das Gelände, in dem er kämpft, seine Zugänge und Rückzugswege bis in alle Einzelheiten kennen muss. Er muss schnell handeln und sich selbstverständlich der Unterstützung der Bevölkerung sicher sein, ebenso wie er alle Stellen kennen muss, wo er sich verbergen kann. Daraus folgt, dass der Partisan in landwirtschaftlichen und wenig besiedelten Gebieten kämpfen wird. Da aber in den landwirtschaftlichen Gebieten der Kampf des Volkes um seine Rechte, vor allem um die Veränderung der bestehenden Verhältnisse in der Bodennutzung geführt wird, tritt der Partisan vor allen Dingen als Kämpfer für die Agrarreform auf. Unterstützt den Willen der breiten Masse der Bauern, die den Wunsch haben zu uneingeschränkten Herren ihrer Produktionsmittel, ihres Bodens, ihres Viehbestandes und all dessen zu werden, was sie in vielen langen Jahren erstrebt haben und für sie die Lebensgrundlage bedeutet. Wenn man über den Partisanenkrieg spricht, muss man zwei Typen unterscheiden. Ein Typ ist der Partisanenkrieg, der die Operation einer großen regulären Armee ergänzt, wie zum Beispiel die Aktionen der ukrainischen Partisanen in der Sowjetunion. Er soll nicht Gegenstand unserer Erörterung sein. Uns interessiert ein anderer Typ des Partisanenkrieges, und zwar der bewaffneter Abteilungen, die erfolgreich gegen die Machthaber in kolonialen und halbkolonialen Ländern kämpfen und der sich auf der Basis des Kampfes in landwirtschaftlichen Gebieten herausbildet. In all diesen Fällen ist das Streben nach Boden die ökonomische Grundlage dieses Kampfes, ganz gleich welche Idee die Kämpfer sonst begeistert. Mao Zedong hatte den bewaffneten Kampf im Süden Chinas mit Arbeitergruppen begonnen, die aber zerschlagen und fast vollständig vernichtet wurden. Die Lage stabilisierte sich erst und die ersten Erfolge stellten sich ein, als nach dem langen Marsch nach dem Norden der Kampf in landwirtschaftliche Gebiete verlagert und die Forderung nach einer Agrarreform zur Hauptlosung geworden war. Der Kampf, den Ho Chi Minh in Indochina führte, stützte sich auf die Reisbauern, die unter der französischen Knute litten. Mit ihrer Hilfe wurden die Kolonialisten verjagt. In beiden angeführten Beispielen wurde der patriotische Krieg gleichzeitig gegen die japanischen Interventen geführt. Aber die ökonomische Grundlage blieb die gleiche. Kampf um Grund und Boden. Der Heldenkampf des algerischen Volkes um seine nationale Unabhängigkeit hat seine ökonomische Grundlage darin, dass sich fast die ganze landwirtschaftliche Nutzfläche Algeriens in den Händen einer Million Franzosen befindet. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Puerto Rico, wo es aufgrund besonderer Gegebenheiten nicht möglich ist, einen Partisanenkampf zu entfachen, beruht die Idee der nationalen Unabhängigkeit, an der sich die unterdrückte ländliche Bevölkerung begeistert, auf dem Bestreben der Bauern, in vielen Fällen sind sie schon Landproletarier geworden, das Land, das ihnen die amerikanischen Eroberer weggenommen haben, wiederzuerhalten. Dieser Leitgedanke hat auch, wenngleich mit unterschiedlicher Kraft, die kleinen Landwirte, die Bauern und Landarbeiter des östlichen Kubas begeistert, als sie sich in den 30er Jahren zum Befreiungskrieg zusammengeschlossen haben, um ihr Recht auf Grund und Boden gemeinsam zu verteidigen. Ungeachtet der besonderen Bedingungen, die all diese Bewegungen zu militärischen Aktionen werden ließen, und unter Berücksichtigung der Möglichkeiten zur Entwicklung des Partisanenkrieges, der sich durch die größer werdende Schlagkraft des operierenden Zentrums in einen Stellungskrieg umwandelt, muss man diese Art des Kampfes als einen Keim, als den Beginn eines Krieges regulärer Armeen ansehen. Es gibt viele Möglichkeiten zur Verstärkung der Partisaneneinheiten und zur Umwandlung ihrer Kampfweise bis zu der eines Offensivkrieges regulärer Truppen, wie die Möglichkeit, den Feind in einer einzelnen Schlacht, in Gefechten oder in anderen kleinen bewaffneten Auseinandersetzungen zu vernichten. Wesentlich ist, dass man auf keinen Fall Kampfhandlungen, in welchem Maße es auch sein mag, beginnt, wenn der Erfolg nicht von Anfang an gewährleistet ist. Es gibt hierzu folgenden, nicht sehr schmeichelhaften Ausspruch. Der Partisan ist der Jesuit des Krieges. Damit soll gesagt werden, dass sich der Partisan durch Verwegenheit sowie durch die Fähigkeit, den Faktor der Überraschung auszunutzen und seine Aktionen unter dem Schutze der Nacht durchzuführen und sich danach schnell zurückzuziehen, auszeichnet. Diese Eigenschaften sind die Hauptelemente des Partisanenkampfes. Natürlich ist das ein Jesuitentum besonderer Art, das sich durch die Umstände ergibt. Hier werden Entscheidungen getroffen, die sich wesentlich von den romantischen, den Regeln eines Sportwettkampfes ähnlichen Vorstellungen unterscheiden, von denen man behauptet, dass man sie auch im Krieg zu beachten habe. Krieg bedeutet stets Kampf, in dem jede der kämpfenden Seiten die andere zu vernichten trachtet. Deshalb gibt es neben der Anwendung von Gewalt auch die verschiedensten Hinterhalte und Manöver, damit Resultate erzielt werden. Militärische Strategie und Taktik sind die Begriffe für die Ziele und die Aufgaben, die eine militärische Gruppierung zu lösen hat, sowie für die Art und Weise, wie diese Ziele zu erringen sind, wobei man alle schwachen Punkte des Gegners ausnutzt. Wenn man die Kampfhandlungen einzelner Einheiten einer großen Armee betrachtet, kann man die gleichen Besonderheiten der Kampfführung feststellen, wie sie auch dem Partisanenkrieg eigen sind. Auch hier gibt es Kühnheit, die Ausnutzung des Überraschungsfaktors und den Nachtkampf. Wenn diese Faktoren nicht in jedem Falle genutzt werden, liegt das lediglich daran, dass es nicht immer gelingt, die Wachsamkeit des Gegners einzuschläfern. Weil aber die Partisaneinheit eine einzelne und selbstständig operierende Gruppe ist und den Partisanenkrieg außerdem auf einem umfangreichen Territorium führen kann, das vom Gegner nicht zu kontrollieren ist, können die Partisanen immer den Überraschungsfaktor nutzen. Ja, es ist sogar ihre Pflicht, dies zu tun. Beißen und ausreißen, hört man manchmal in geringschätzigem Ton über die Aktionen der Partisanen sagen. Genauso handeln sie auch. Beißen, sich zurückziehen, warten, Hinterhalt legen, wieder beißen und sich wieder zurückziehen und dem Feind keine Ruhe lassen. Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass diese Tendenz zum Zurückziehen und dem offenen Kampf auszuweichen etwas Negatives sei. In Wirklichkeit ist das nur die Besonderheit des Partisanenkampfes, dessen Endziel dem eines beliebigen anderen Krieges durchaus gleicht und darin besteht, zu siegen und den Gegner zu vernichten. Genauer gesagt ist der Partisanenkrieg nur eine Etappe eines Krieges regulärer Streitkräfte und deshalb kann durch den Partisanenkrieg allein der Endsieg nie errungen werden. Der von uns hier betrachtete Partisanenkrieg ist eine der ersten Etappen eines Krieges und entwickelt sich bis zu dem Stadium, wo die sich ständig vergrößernde Partisanenarmee den Charakter einer regulären Armee annimmt. Erst mit diesem Moment ist sie in der Lage, entscheidende Schläge gegen den Feind zu führen und den Sieg zu erringen. Der Endsieg wird stets das Ergebnis der Operationen einer regulären Armee sein, wenngleich sie im Kampf der Partisanenarmee geboren wird. Wie im modernen Krieg der Kommandeur irgendeiner Division nicht das Recht hat, sein Leben lediglich zur Begeisterung seiner Soldaten zu opfern, ebenso soll auch der Partisan, der ja sein eigener Kommandeur ist, nicht ohne zwingende Notwendigkeit sein Leben riskieren. Er soll zwar bereit sein, sein Leben einzusetzen, aber nur gegen einen hohen Preis. Die Besonderheit des Partisanenkrieges besteht auch darin, dass jeder Kämpfer bereit sein muss zu sterben. Aber nicht zu sterben irgendeines beliebigen Ideales wegen, sondern zur Verwirklichung des Ideals, um dessen Willen der Partisanenkrieg geführt wird. Das ist das Grundlegende und das Wesen des Partisanenkampfes. Nur so erklärt sich das Wunder, dass eine kleine Gruppe von Männern, die bewaffnete Avantgarde der sie unterstützenden Volksmassen, immer neue taktische Aufgaben lösen kann. Der Partisan kämpft entschlossen für die Vernichtung der alten Gesellschaftsordnung und für die Schaffung einer neuen, für soziale Gerechtigkeit. Angesichts dieses Endziels können alle geringschätzigen Äußerungen über die Partisanen deren wirkliche Größe auch nicht um einen Deut verkleinern. Die Methoden der Partisanen als unwürdig zu erklären, heißt die Wahrheit entstellen. Die Methoden des Partisanenkampfes, die unverminderte Standhaftigkeit und die Unbeugsamkeit der Partisanen angesichts der großen Schwierigkeiten, die ihnen auf dem Wege zum Endziel entgegentreten, sprechen ausschließlich für die Größe der Partisanen.